Gestaltung. Körpergeometrie als Voraussetzung. Eine geeignete Körpergeometrie ist immer Voraussetzung zur Anbringung einer virtuellen Kraft. Dank der Geometrie eines Objekts eignet es sich für genau zu bezeichnende Anwendungen. Da Kräfte sowohl von außen als auch von innen her, wie auch nach außen und nach innen hin wirken können, seien diese zuerst in ihrer Wirkungsrichtung und dann in ihrer Dimension zu bestimmen. Die Unterscheidung, ob es sich um eine Zugkraft oder um eine Druckkraft handelt, soll sich dabei von selbst ergeben können. Auf diese Eigenschaft soll einfach geschlossen werden.